stopp, stopp, stopp, so geht das nicht, Mann. Du musst jemanden dissen. Du so machen wir die Kohle. Dissen? Wen soll ich dissen, Mann? Ja, zum Beispiel Johnny Dixon. Diss doch mal Johnny Dixon. Oh Gott, Johnny Dixon. Okay. Johnny Dixon, du bist so ein Blöd, Mann. Alter, echt. Nee, Mann, nicht so. In Reimform, in Reimform. Mit Reimen. Nee, ich will von Johnny Dixon dissen nichts wissen, Mann. Ja, du, es muss doch nicht Johnny Dixon sein, aber Hauptsache dissen. Da verkaufen wir Merch und du die Kohle deines Lebens. Okay, ja, ich überlege nur was. Ich scheiß auf euren Rap und auf eure Szene. Wer will denn schon einen Text mit nem Inhalt sehen? Ich mache Wack-Shit, hab keine anderen Probleme. Solange sich die Kiddies meine T-Shirts geben. Ich mache Big Shot, da Cash, ohne Hits im Gepäck. Keine Message zu verbreiten, ich mach inhaltslose Tracks. Hab die Klicks, Instagram, ich bin big in Japan. Ich stell Turnbeutel in Shop und sie kaufen diesen Dreck. Und wenn ich wieder pleite bin, kommt ein neues Item in den Shop und dann geht es wieder. Schaut euch an, wie man ein Gangster-Image rekeept. Mach mir Werbung von meiner Kleidung als für Musik. Und dann geht der Plan von der Musikkarriere auf. Dann kommt der Sprung zum ganz großen Fame auf. Dann verkauft man für Geld Tweets und Tricks auf Instagram. Und das für mich der Rap-Karriere. Es geht Ching Ching, hey, endlich wieder Shirts verkauft. Schaut im Shop rein, Tassen gibt es auch. Bei Battle Rap, wenn wir so viel Cash am Achter brauchen. Battle Rap, bei geile Shirts und Karriere machen. Es geht Ching Ching, hey, endlich wieder Shirts verkauft. Schaut im Shop rein, Tassen gibt es auch. Bei Battle Rap, wenn wir so viel Cash am Achter brauchen. Battle Rap, bei geile Shirts und Karriere machen. Was, Rapper? Ich will Musik doch nicht verkaufen. Mein Ziel ist seit Sekunde 1 ein Branding aufzubauen. Mit nem Logo für Promo, Campy Stickers und Polos mit T-Shirts, Boden für Fotos und die Fans finden's voll Togo. Wie jeder vor dem Real G. Ich brauche Money für die Legacy, Autopep und Ecstasy. Ich fange an mich zu verbiegen, um die Fans abzukriegen, die mein Image nur lieben, um mit Taschen Geld abzuziehen. Und wenn ich wieder pleite bin, kommt ein neues Item in den Shop und dann geht es wieder. Und nicht vergessen, liken und subscriben. Wir wollen doch sicherlich ein Leben lang kein Niemand bleiben. Und dann geht der Plan von der Musikkarriere auf. Dann kommt der Sprung zum ganz großen Fame auf. Dann verkauft man für Geld Tweets und Pics auf Instagram. Und das für mich der Rap-Karriere. Es geht Ching Ching, hey, endlich wieder Shirts verkauft. Schaut im Shop rein, Tassen gibt es auch. Bei Battle Rap, man, wir suchen für Cash am Achter brauchen. Battle Rap, bei geile Shirts und Karriere machen. Es geht Ching Ching, hey, endlich wieder Shirts verkauft. Schaut im Shop rein, Tassen gibt es auch. Bei Battle Rap, man, wir suchen für Cash am Achter brauchen. Battle Rap, bei geile Shirts und Karriere machen. Und kleiner Tipp, wenn die Verkaufszahlen ganz unten sind, schreibt doch einen Diss-Track gegen ein bekanntes YouTube-Kind. Am besten sagt ihr Lion, wär euch egal, und dann schreibt über ihn mehr als 8000 Bars. Bin mir sicher, Lion 40 von den Dissen erholen, dann sind heute auf seinem Geld. Wer ist dieser Neo? Nein, Mann, Props an dich, richtig sicker Diss. Dank deiner geilen Promo weiß ich jetzt, wer Lion du überhaupt bist. Erzähl mir nicht, du meinst diesen Scheiß-Track ernst, ohne Scheiß. Jeder weiß, dass man Fame nicht mit Hate bekämpft. Und jetzt hast du Shirts mit seinem Logo drauf. Im Gegensatz zu vier Shirts werden die verkauft. Du sagst, du machst es für die Ehre der Szene, Digga. Ich scheiß auf Lion, wie die kleine Bitch gehört gehatet. Sag, dass Lion Kindern Geld aus der Tasche zieht. Und man hate der Kiddies, die Shirts anzudrehen für Profit. Es geht Ching Ching, hey. Yeah, chicka chicka chicka chicka. Yeah, es geht Ching Ching, hey. Ich bin R3Z und ich mach meine Scratches selbst. Es geht Ching Ching, hey. Und jetzt alle zusammen. Es geht Ching Ching, hey. Und deine Frage, gibt's die Premium Deluxe Box auch ohne Album? Es geht Ching Ching, hey. Endlich wieder Shirts verkauft. Schaut im Shop rein, Tassen gibt es auch. Bei Battle Rap, man, wir suchen für Cash am Achter brauchen. Battle Rap, bei geile Shirts und Karriere machen. Es geht Ching Ching, hey. Endlich wieder Shirts verkauft. Schaut den Shop rein, Tassen gibt es auch. Bei Battle Rap, man, wir suchen für Cash am Achter brauchen. Battle Rap, bei geile Shirts und Karriere machen. Ich erzähl seit 50 Tracks, dass ich der Beste bin. Nochmal 2 Jahre das Gleiche, da bin ich endlich King. Von einer Rap-Karriere fang ich an zu träumen. Und sie kaufen meine Shirts und ich fange an zu heulen. Kauf Shirts! Und immer wenn ich traurig bin, kauf ich nen Turnbeutel von Johnny und dann geht's wieder Johnny. Und immer wenn ich einsam bin, kauf ich nen Turnbeutel vom Punch und dann geht's wieder. Gio fickt Ente, Gio gefickt vom Schwan. Nein. Dann fickt Gio Lion, oh, und danach gefort die Versace. Von Typ fickt Apo so und Lion, Alter. Und Johnny Fuck. Fickt alle und alle ficken sich gegenseitig wie ein Inzest-Verein. Ich hasse Battle Rapper und für was er steht. Ich hab immer noch nicht verstanden, ob's hier wirklich um Musik geht. Keiner weiß zu schätzen, so viel Reichweite zu haben, jahrelang Musik zu machen und dann am Ende nichts zu sagen.